weiterführen zu dem, was Pastor Dragan gesagt hat. Hebräer 5, Vers 11. It says, this is concerning Christ, or actually priest Melchizedek. Das betrifft Christus oder auch Melchizedek. Concerning him, we have much to say. Über ihn haben wir viel zu sagen. And it is hard to explain, since you have become dull of hearing. Und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. And there's nothing that makes the hearing more dull than to have the gospel not clear. Es gibt nichts, was das Hören träger macht, als wenn das Evangelium nicht klar gepredigt wird. I've heard from more than one person who has come from another church. Und mehr als einer hat mir erzählt, der aus einer anderen Gemeinde kam, that their church service is pretty much like this. Dass ihr Gottesdienst so aussieht. Let's sing for an hour and 15 minutes. Singen wir für eine Stunde 15 Minuten. And then when the preacher comes, und wenn der Prediger kommt, everybody bows their head. Beugt jeder die Köpfe and says, und sagt, just get this over with as quickly as you can. Ich hoffe, der macht es so schnell wie möglich. And be merciful to us. Und ach so, zu Gott. Und sei uns gnädig. Because the word is not the word of grace. Weil das Wort nicht das Wort der Gnade ist. That can build you up. Das dich aufbauen kann. In Jude 24. In Judas 24. Right? Being built up in our most holy faith. Aufgebaut zu sein in unserem allerheiligsten Glauben. But the word of his grace makes us careful hearers. Aber das Wort seiner Gnade macht uns zu vorsichtigen, achtsamen Hörern. If we mix it with faith. Wenn wir es mit Glaube mischen. So there's two problems. Es gibt zwei Probleme. You could have the word of his grace. Du kannst das Wort seiner Gnade haben. And still not be disciplined enough or proactive enough. Nicht aktiv genug sein. To mix it with faith. Es mit Glauben zu mischen. So you have a wonderful message. Also du hast eine wunderbare Botschaft. In Hebrews 4. In Hebräer 4. Just look there for a moment. Schau mal dort. Verse 1. Vers 1. Therefore let us fear. Fürchten wir uns nun. It's telling the believer, you know, we're not supposed to fear. Es heißt jetzt nicht, also es geht an den Gläubigen und es heißt nicht, fürchte dich. Perfect love casts out fear. Weil vollkommene Liebe Furcht austreibt. But here's one reason to fear. Aber hier gibt es einen Grund, vor dem wir uns fürchten sollen. That we should fear lest the promise remains of entering his rest. Dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, that any one of you should seem to have come short of. Jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. In verse 2, for indeed we have had the good news preached to us. Vers 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden. Just as they also. Wie auch jenen. But the word they heard did not profit them. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Because it was not united by faith in those who heard. Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. So number one, if we don't have the pure gospel, Nummer eins, wenn wir nicht das klare Evangelium haben, it makes us dull. Das reine macht es uns stumpf. And number two, if we do have the gospel of grace, und zweitens, wenn wir das Evangelium der Gnade haben, and we don't mix faith with it, und wir nicht Glauben beimischen, it profits us nothing. Nützt es uns nichts. And look at verse 12 and we'll close in Vers chapter 12, 5. Kapitel 5. For though by this time you ought to be teachers. Denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet, right? This is the call, das ist die Berufung, like we heard, to re-communicate the gospel, wie wir gehört haben, das Evangelium wiederzugeben, in every way we can, wo auch immer wir können. Like Otmar is a genius in sharing the gospel to his neighbors. Otmar ist ein Genie, wie er seinen Nachbarn das Evangelium weitergibt. I mean, he is known throughout Lob. Er ist in Lab bekannt. And other people are geniuses in sharing it with kindergarten parents. Und andere sind Genies, wie sie es mit den Kindergarteneltern weitergeben. Any way that they can. Wie sie nur können. We organize a meeting for the kindergarten parents. Wir organisieren ein Treffen für die Kindergarteneltern. And I say to Markus, you know, we can come in kind of like creative here. Und ich sage Markus, da können wir kreativ das einflechten. Just give it to him. Just give it to him. Und Markus sagt, na, mach's direkt. Right, just more direct. Ganz direkt. It's like perfect, you know. Good. Okay. And any way possible. Und so, wie es halt geht. Though by this time you ought to be teachers. Denn während ihr der Zeit nach Lehre sein solltet. You have need again for someone to teach you. Habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre? The elementary principles of the oracles of God. Was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Don't you like that word, the oracles of God? Ist das nicht toll, die Aussprüche Gottes? The oracles. Die Aussprüche. Bring me the oracles of God. Die Orakel Gottes. That's great. Das ist gut. Ich mag das. Okay, you have need of milk and not solid food. Ihr braucht Milch und nicht feste Speise. What is solid food? Was ist feste Speise? What is milk? Und was ist Milch? And we'll just close with this. Damit schließen wir ab. Milk is the basic teaching of the finished work. Milch ist die ganz basale Lehre des vollbrachten God Werks. God loves you. Gott liebt dich. Because Jesus died. Weil Jesus gestorben Can ist. Can it get any more clear than that? Kann es noch klarer werden? God loves you. Gott liebt dich. He really loves you. Er liebt dich wirklich. Look at the cross. Schau dir das Kreuz an. He created all of nature. Er hat die ganze Schöpfung geschaffen. 1 Peter 2:2. 1. Petrus 2:2. Desire the pure milk of the word. Sehne dich nach der reinen Milch des Wortes. God loves you. Gott liebt dich. Jesus died. Jesus ist gestorben. Look at the pain on the cross. Schau dir den Schmerz am Kreuz an. The sinless Son of God. Der sündlose Sohn Gottes. This is God's love. Das ist Gottes Liebe. That he demonstrated his love for you while you were his enemy. Dass er dir seine Liebe offenbart hat, wo du noch sein Feind warst. Desire the pure milk of the word. Sehne dich nach der reinen Milch des Wortes. Solid food. Feste Speise. God deals with you. Gott züchtigt dich. As a son. Als Sohn. That's solid food. Das ist feste Speise. That's hard to eat sometimes. Die ist manchmal schwer zu schlucken. Your situation. Deine Situation. Is God's love for you. Ist Gottes Liebe für dich. That doesn't go down like. Das geht nicht so schnell runter. That's like, how many pieces do I cut this into? Das heißt, da geht es darum, in wie viele Stücke kann ich das zerschneiden? Like, son, chew this. Sohn, kau das. Don't swallow this, you'll choke. Schluck es nicht, sonst erstickst du. Chew it 50 times. Kau das 50 Mal. Romans 8:18. Römer 8:18. I reckon that the sufferings of this present time. Ich rechne damit, dass die gegenwärtigen Leiden. Are not worthy to be compared. Es nicht wert sind, verglichen zu werden. With the glory that shall be revealed in us. Mit der Herrlichkeit, die in uns offenbar werden wird. Hebrews 12. Hebräer 12. It says, "Do not despise the discipline of the Lord." Da steht, verachte nicht die Disziplin, die Züchtigung des Herrn. Whom God loves, He disciplines often. Der, den Gott liebt, den züchtigt er oft. Meine Güte. This one's not going down. Das ist schwer zu kauen. How about this one? In everything give thanks. Wie wär's damit? In allen Dingen gib Dank. I gotta chew this one about 100 times, you know. Das muss ich 100 Mal kauen. Rejoice forevermore. Freu dich immer da. Solid food. Beste Speise. It doesn't go down easy. Die ist schwer zu schlucken. You gotta chew it. Die muss man gut kauen. You gotta think about it. Darüber nachdenken. This is a tough one. Das ist schwer. Who cooked this anyway? Wer hat das gekocht? I remember my wife calls me at church, right? Ich erinnere mich, meine Frau ruft mich in der Gemeinde an. She says, Rob, come home, because I'm making lamb, you know. Und sie sagt, Rob, komm nach Hause, ich habe ein Lamm gekocht. And that's like our favorite food, you know. Das ist unsere Lieblingsspeise. And she makes it like with all these nice spices and pss, pss. Die macht das mit guten Gewürzen. And it's so unbelievably good, you know. So unglaublich gut. I feel like a high priest every time I eat it, you know. Ich fühle mich wie ein hoher Priester, wenn ich das esse. It's so wonderful. Das so I come gut. Home and we have guests. Also ich komme nach Hause, wir haben Gäste. And we sit down for lamb. Und wir setzen uns um das Lamm zu essen. And I'm cutting it like. Ich versuche es zu schneiden. And I said, und ich sag, what did you do to the lamb? Was hast du mit dem Lamm getan? I said, she cooks it a lot better than this. I'm sorry. Er sagt, normalerweise kocht sie es besser. And then I get this boof under the table. Dann bekomme ich einen Tritt unter dem Tisch. I continue to eat, you know. Also ich esse weiter. And I think, you know. Und ich denke, I just gotta say this again. Ich muss das noch, I said, I'm so sorry that she cooked it like this. I said, hon, what did you do? Es tut mir so leid, dass sie das so gekocht hat. Was hast du gemacht? It was like leather, you know? Es war wie Leder. So again, oh. Und noch einmal ein Tritt. I'm like, she's so cute, you know? Und ich denke mir, sie ist so süß. So I'm eating it and I'm trying to cut this thing, you know? Also wir essen es, ich versuche es zu schneiden. And I'm chewing on this thing. Und ich kaue da drauf herum. And then finally I said it one more time. I said, she cooks it so much better than this. I'm so sorry. Und dann habe ich es nochmal gesagt. Normal kocht sie das so viel besser. Es tut mir leid. Und noch einmal kriege ich einen. So finally they leave. Also wenn sie dann, als sie dann gegangen sind. What was all the kicking about? Habe ich gesagt, warum hast du mich so getreten? And she says, because they cooked it. Weil sie es gekocht haben. They came over and they said, oh, we make a great lamb. Sie kamen und sagten, wir können so gut Lamm kochen. So she said, okay, you cook it. Also sagte sie, gut, ihr kocht es. Tasted like the bottom of my shoes. Es hat geschmeckt wie meine Schuhsohlen. But solid food. Aber feste Speise. Right? And we don't mean this kind of solid food, right? Also diese feste Speise meinen wir nicht. That's like, that stuff is not, that's what the devil wants to feed us. Also das Zeug ist, was der Teufel uns he geben wants möchte. To feed us leather. Er möchte uns Leder right? geben. The bottom of our shoes. Die Schuhsohle. But God wants to feed us nice meat. Aber Gott möchte uns gutes Fleisch tender geben. Meat. Weiches you Fleisch. Chew it, of course. You natürlich can't just must kauen. Suck it down. Man kann es nicht hinunter. You gotta chew it. Trinken. 50 times. Du musst es 50 Mal kauen. But you know what? If you develop a taste for it, aber wenn du den Geschmack dafür entwickelst, wonderful. Ist es gut. That you can see God's love in all of His dealings. Dass du Gottes Liebe in allem, was dir begegnet, sehen and kannst. And if I develop a taste for the solid food of God, und wenn ich beginne, die feste Speise Gottes zu mögen. I don't want anything else. Möchte ich gar nichts anderes. I'm a meat and potatoes man, kind of a spiritual man. Also ich werde zu einem Fleisch- und Kartoffelesser. Not anymore, actually. Geistlich. Also since, jetzt gerade nicht. Since I'm an Atkins. But I'm a meat meiner meat neuen man, Diät, you know? Aber ich bin ein geistlicher Fleisch- meat, yeah, meat, meat and vegetables man. Fleisch und Gemüse. You know, and you develop a taste. Und irgendwann schmeckt es dir dann. And actually the situation comes. Und eine Situation kommt. And you can give thanks. Und du kannst danken. Even though you don't understand it. Obwohl du sie nicht verstehst. You can rejoice evermore. Du kannst dich immer freuen. Because you have to really chew it. Weil du es wirklich kauen musst. And then 2 Corinthians 4:15. Und dann 2. Korinther 4:15. It says. Da steht. All these things are for your sakes. Diese Dinge sind alle zu um deinetwillen. Wow. This is going to take a while to get this one down. Dafür werde ich jetzt länger brauchen. I've been chewing on this one for like 3 days now. An dem kaue ich jetzt 3 Tage an dem Bissen. It's down. Endlich geschluckt. Solid food. Feste Speise. And once we get used to solid food, und wenn wir uns mal dann gewöhnen, then suddenly we have this capacity to teach others. Haben wir eine Kapazität, plötzlich andere zu lehren. Really, what can you teach someone else? Denn was kannst du jemand anderem lehren? That is separate from a real experience with God. Das getrennt ist von einer wirklichen Erfahrung Gottes. Right? I mean, you can teach the cross. Du kannst das Kreuz lehren. But if it doesn't work in your life, aber wenn es in deinem Leben nicht funktioniert, then actually you're an enemy of the cross. Bist du eigentlich ein Feind des Kreuzes? While you teach the cross, während du das Kreuz right? lehrst. So, we'll just close with that. Though by this time you ought to be teachers. Zum Abschluss der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. You have need again for someone to teach you. Aber ihr braucht, dass man euch lehrt. Verse 13, for everyone who partakes only of milk, Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, is not accustomed to the word of righteousness, ist richtiger Rede unkundig, for he is a babe. Denn er ist ein Unmündiger. But solid food is for the mature, die feste Speise aber ist für Erwachsene, because of practice have their senses trained to discern good and evil. Die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. I'm in evil! Help me. Ich bin gerade im Bösen, hilf mir. This is not evil. Das ist nicht böse. This is good. Das ist gut. How? Wie? It's disciplining you to thank the Lord. Es diszipliniert dich, dem Gott Herrn zu danken. It's evil. No. Es ist Würde. In everything give thanks. This is the will of God. Nein, in allem gib Dank. Das ist der Wille Gottes. This is your glory in eternity. Das ist deine Herrlichkeit in Ewigkeit. Trials turn to gold. Tests, Schwierigkeiten werden zu Gold. 2 Peter 1. 2. Petrus 1. 1 Peter 1. 1. Petrus 1. The trial of your faith is more precious than gold. Die Versuchung eures die Tests eures Glaubens sind kostbarer als Gold. This is evil. Du sagst, das ist nicht böse. No, this is good. Nein, das ist gut. Wow, thank you. Danke. Now my senses are becoming accustomed to discerning good and evil. Jetzt gewöhnen sich meine Sinne daran, gut und böse zu unterscheiden. Hey, look, I found some good. Schau, ich habe was Gutes gefunden. What do you think of her? Was denkst du über sie? I mean, she's not saved. Also, sie ist nicht errettet. She can get saved. Aber die kann ja noch errettet werden. Is that good? Ist das nicht gut? No, that's evil. Nein, das ist böse. That's evil. Das ist schlecht. That's not good. Das ist nicht gut. The trial is good. Die Tests sind gut. Suddenly it's like. Und plötzlich. Gotta sit on this one for a little while. Also, an dem muss ich noch kauen. Yeah. Take this one, and chew on this one for a while. Ja, nimm das und kau daran eine Weile. 2 Corinthians 6:14. 2. Korinther 6:14. Don't be unequally yoked. Lasst euch nicht ungleich unterjochen. With an unbeliever. Mit einem Ungläubigen. Yeah, take this and chew on that. Nimm das und kau daran That's herum. Like beef jerky, you know. Das ist wie ein bestimmtes Beefgericht. You know, beef jerky, it's that. Rindgericht. It's that stuff that it's dried beef. Rindfleisch, trockenes, getrocknetes Rindfleisch. You buy in the hunting store. Das kauft man im Jägergeschäft. The only kind of guys that eat it are people who have no teeth. Die einzigen, die das essen, sind Leute ohne Zähne. And they chew with their gums, you know. Sie kauen mit ihrem Gaumen. And really, they just suck on it for like 16 hours. Sie saugen drauf herum 16 Stunden lang und spucken es aus. That's like beef jerky. Now here, das ist getrocknetes Rindfleisch. Take a piece of this. Das, nimm das mal. Chew on that for like 16 days. Und kau darauf herum 16 Tage lang. It's like, still chewing on it. Und kaust immer noch dran. Still chewing on it. Ja, immer noch. Just keep chewing on it, and actually, after a while, my wife, she loves beef jerky. Kau weiter und nach einer Zeit, zum Beispiel meine Frau, die liebt jetzt. Like we go to Walmart, and she's got the cart is full of dried beef, you know. Wir gehen ins Lebensmittelgeschäft in Amerika und das ist. Sie macht den Einkaufskorb voller getrocknetem Fleisch. Before we even get out of Walmart, one of the packages is open, you know. Und bevor wir aus dem Laden raus sind, hat sie schon eins geöffnet. You want some, hon? Magst du was? I said no, thanks. Ich sag nein, danke. I'll take mine medium rare. Ich nehme mein Steak halb getrocknet. It's real good. Das ist sehr gut. No thanks. Nein, danke. Okay, let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. For our calling. Für unsere Berufung. Thank you for Pastor Dragan. Danke für Pastor Dragan. And all that he's done in Africa. Und alles, was in Afrika getan hat. What you've used him for. Wofür du ihn verwendet hast. Thank you for his example. Danke für sein Beispiel. And his desire. Und seinen Wunsch. To pursue your call. Deine Berufung zu verfolgen. And to preach the gospel to as many as he can. Und das Evangelium zu so vielen wie möglich zu predigen. Lord, we thank you that we're doing the same. Und Herr, wir danken dir, dass wir dasselbe tun. We can do the same. Dass wir auch dasselbe tun können. And Lord, we thank you for each one here. Und wir danken dir für jeden, der hier ist. And for anyone who really today senses the call. Und für jeden, der heute die Berufung spürt. I want to be like that. Ich möchte auch so sein. I want to follow that example. Ich möchte diesem Beispiel nachgehen. I want to learn the word. Ich möchte das Wort lernen. I want to eat solid food. Ich möchte feste Speise essen. I want to teach others. Ich möchte andere lehren. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.